1. Ulster Priester Pastor, der Sohn Immers und Oberste Aufseher im Tempel des Herrn, Hort, Why Jeremiah Dies Wort Prophesied, Griffo ein. 2. Daraufhin ließ Pastor den Propheten Jeremiah schlagen und ihn in den Block legen, der sich am oberen Benjaminster des Tempels befand. 3. Am nächsten Morgen, nachdem Pastor in wieder freigelassen hat, erklärt Jeremiah, dass der Herr seinen Namen von Pastor in Erschrecken überall gingdet habe. 4. Denn der Herr wirken dit, das Pastures am Schrecken für sich und sein Freund word, die Dirch das Schwert ihre Feinde fallen werden, warend ganz Juden nach Babylon deportiert word. 5. Zudem word Gott den Gesamten besitz der Stadt, al Kostbarkeiten und die Schatzer der Könige von Juden den Feinden überlassen, damit dies als Roben und nach Babylon verschleppen. 6. Pastor selbst und sein gesamte Family werden in die Gefangenschaft ziehen und in Babylon sterben, die er seinen Freunden Lügen prophezeit hat. 7. Jeremiah klagte, dass der Herr in überredet habe und sich habe überreden lassen, woraufhin ein nonstandig dem Spot und dem Galakter der Menschen ausgesetzt der CI. 8. Jeds Maul, wenn Sprach, Master Lortuber Gewalt und Unterdrucken rufen, was dazu fertig, dass das Wort des Herrn im Ner beskimpfungen und hohn einbracht. 9. Obwohl sich Vornam, nicht mehr im Namen des Herrn zu sprechen, fühlte sich die Botschaft in seinem Inneren wie ein brennend Führen, das nicht zurückhalten konnte. 10. Hort, wie viel in Verlium dieten und planten, in Anzu Zeigen, wobei sogar sein engsten Freund auf einen Feller warteten, M. Sitchen im Zu Rachen. 11. Doc D.A. der Herr Y. Eingewaltiger Krieger und seine Seatstand, werden sein Verfolger scheiten und aufgrund ihres unklugen Handelns uid Schande erleiden. 12. Bat den Herrn der Hirscheren, der die gerechten Praften die in ersten Gedanken kennt, die Vergeltungen seinen Feinden zu sehen, D.A. Im Sein Sash and the Trot Hat. 13. Erforderte dazu auf, den Herrn zu preisen, weil dieser das Leben der Hilflosen aus der Gewalt der Geretet hat, die Bosses tun. 14. In tiefer Verzweiflung verfluchte Jedoch den Tag seiner Geburt und wünschte, dass der Tag und dem sein Muttering gebar, niemals gesegnet worden wäre. 15. Ebenso verfluchte den Mann, der seinem Vater die Nachricht von der Geburt ein Sohns bracht und in damit Hoschefreit hat. 16. Diesem Mann soll es wie den Stadten ergehen, die der Herr one Erbarmen zerstört, so dass morgens Klageschrei und mittigs Kriegslarm horen muss. 17. Beklagt, dass nicht bereits im Mutterleib getotet word, damit sein Mutter sein grab geworden während niemals das Licht der Welt erblickt hat. 18. Schließlich fragte o sich, warum überhaupt geboren word, wenn sein Leben no aus Musel, Kummer und Schande bestehen sollte.